Ho, ho, ho. Willkommen zu unserem kleinen Weihnachtsgeschenkchen hier unterm Baum am ersten Weihnachtsfeiertag. Im Geschenk drin natürlich das Zeilenende und das Zeilenende wird jetzt zusammen mit mir besprechen, was so die wichtigsten Fragen für so eine Hausfrau sind. Und darum willkommen, liebes Zeilenende. Was sind denn die beiden wichtigsten Fragen, die eine Hausfrau hat? Was ziehe ich an und was koche ich? Genau, und welche Frage klären wir heute? Was ziehe ich an? Okay, wir klären die Frage, was ziehe ich zum Weihnachtsfest eigentlich an? Ja, dann klär uns doch mal auf. Du als Stilikone. Ja. Was soll man so zu Weihnachten anziehen? Ich trage stilecht eigentlich immer einen Schlüpper und einen Ugly Christmas Sweater. Und mehr nicht. Und mehr nicht. Manchmal noch eine Jogginghose, aber Schlüpper und eigentlich Christmas Sweater. Das ist ja schließlich das Fest der Familie und so. Ist ja jetzt nicht so, dass fremde Leute da sind. Ist es denn ein ugly Christmas Sweater, wenn es so ein Wollpulli ist? Also ein ugly Christmas Sweater zeichnet sich dadurch aus, dass er hässlich ist und dass er weihnachtliche Motive drauf hat. Du musst ja also die Frage stellen, ob dein Wollpulli hässlich ist und darauf weihnachtliche Symbole im weitesten Sinne sind. Also beispielsweise Rentiere oder Wichtel oder Merry Xmas oder irgendwie eiserne Kreuze von der Bundeswehr oder sowas. Okay, also das Motiv haben wir ja schon geklärt, aber mir geht es wirklich darum, muss das so ein Wollstrickpulli sein, also so ein klassischer Norweger-Pulli, oder geht da auch sowas Simples von asiatischer Kinderhand gefertigtes, gebatiktes irgendwie, weißt du, so ein, ja, was du halt so bei den ganzen netten Ketten bekommst, über die wir jetzt nicht sprechen wollen, ansonsten verklagen die uns. Die verkaufen ja auch gestrickte Ware, weil mein ugly Christmas Sweater ist, soweit ich weiß, soweit ich mich richtig erinnere, von meinem bevorzugten schwedischen Herrenschneider. Aber, also, ja, natürlich. Also, wichtig ist, dass es ein Sweater ist. Das heißt, vorne kein Reißverschluss und hinten keine Kapuze dran, weil sonst ist es kein Sweater und auch keine Känguru-Tasche eigentlich. Okay. Gut, also. Ja, das ist, denke ich, damit ist man gut gekleidet. Ich glaube, das mit der roten Unterwäsche, das muss man nur an Silvester, ne? Weiß ich nicht, also ob das jetzt für Männer gilt. Und bei Frauen, was würdest du jetzt der Frau von Welt empfehlen? Auch einen Ugly Christmas Sweater? Ja, warum nicht? Also ich meine, ein Ugly Christmas Sweater und Schlüpper kann doch jeder tragen, oder? Okay. Also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Ich habe tatsächlich was ganz Interessantes getan. Du hast was hast du getan? Warst du bei der Stilberatung oder sowas? Ich habe mal eine KI befragt. Weihnachtsoutfit-Ideen. Okay. Und falls du dich bisher, immer in einer Welt des Patriarchats befunden hast. Ja. In der KI ist das ganze Gender-Ding schon wieder rumgedreht. Denn jetzt natürlich die Frage an dich als Stilikone. Welche dieser vier Varianten würdest du jetzt zum Weihnachtsfest tatsächlich tragen? Option 1, ein elegantes Kleid mit Pailletten. Option 2, den Weihnachtspulli, also den Ugly Christmas Sweater. Option 3, den Hosenanzug mit Pailletten. Oder Option 4, Rock und Bluse mit Spitze. Also Also du als Stilikone kannst ja natürlich alles tragen. Ja. Aber welches von den vier Dingen würdest du jetzt beispielsweise mir empfehlen? Und da merke ich schon, du wirst wahrscheinlich beim Weihnachtspullover bei mir hängen bleiben, weil die anderen drei. Also ich sag mal so, also alles mit Pailletten fällt in der Weihnachtszeit aus, weil nach 3 Tagen das Festessen von Muttern zu essen, sieht man in Pailletten einfach aus wie eine Diskokugel. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist, dann sieht man, also für alle, die es nicht mehr vor Augen haben, einfach mal Werka Serdutschka in die Google-Suchmaschine des Vertrauens eingeben. So sieht man aus, wenn man an Weihnachten Pailletten trägt. Keine gute Idee. also von daher, also entweder schon der Hosenanzug mit Spitze Oder. Hosenanzug mit Paillette. Ach nee, Quatsch, das war eine Hose Rock, Bluse Rock Kombi, ne? Rock Bluse, ja, genau. Ja, mit Spitze, ja. Weiß nicht, also kleine Leute sollen keine Spitze tragen, habe ich mal gehört. Also bleibt nur der Ugly Christmas Sweater. Siehst du, also ich fühle mich hier diskriminiert von der Flugmaschine, weil ein Sweater-Hoodie mit einer Jogginghose wird hier nicht vorgeschlagen und ich finde, das ist so... Traurig. Traurig. Für Rock sollte man auch keine kurzen Beine haben, ne? Das ist auch nicht gut. Wieso? Das staucht ziemlich, habe ich mir sagen lassen. Ach du, also ich habe so ein Wickelrock, der bis zu den Schuhen geht, ist doch so schlimm nicht. Ja, aber er streckt auch nicht. Natürlich nicht, aber ob du jetzt so eine Baggy Pant bis zu den mit Hose auf 6:30 trägst oder ob du da einen Wickelrock drumherum trägst. Also mal kurz fürs Protokoll. Röcke können manche Menschen tragen. Ja. Unabhängig vom Geschlecht. Baggy Pants kann niemand tragen, unabhängig vom Geschlecht. Ach, bitte, danke, gerne. Da gab es mal eine Zeit. Ja, ich weiß, 2023. Nee, da gab es eine Zeit, in der man das tatsächlich tragen konnte. Und ich habe das jetzt eigentlich schon ganz gern damals getragen. Ja, gut. Also Deutsche haben auch gerne Juden durchs Dorf gejagt. Das heißt noch lange nicht, dass es richtig ist. Das haben aber viele gern getan. Also das sind ja nicht nur die Deutschen. Da waren ja einige. Ja, eben, ich spreche jetzt nicht für andere Kulturen. Das überlasse ich anderen Kulturen, über andere Kulturen zu sprechen. Ich kehre da vor meiner eigenen Haustür. Und die heißt gegen Nazis und gegen Baggy Pants. Oh, also, ja. Na gut. Genau. Also, würdest du dich im Alpha... Magst du jetzt auch noch gegen Alpha Industries irgendwie was sagen oder sowas? Nee, ich bin heute besinnlich. Aber, okay, also, keine Ahnung, hätte ja sein können, dass das so irgendwie ein anderer... Christmas Sweater wohl. Nee. Warum nicht? Ich habe tatsächlich keinen. Na dann. Du könntest dir beim Bundesgeschenkedienst einen wünschen. Nee, der würde ja das ja selber ermitteln. Also dementsprechend. Okay. Gut. Tatsächlich empfehle ich übrigens zu Weihnachten einfach nur bequeme Klamotten. Auch der Hausfrau in der Küche einfach bequeme Klamotten. Vielleicht feuerfest. Mhm. Und also, bequem, damit, ja. Weil man wächst da rein. Man wächst an seinen Aufgaben und so ein Gänsebraten oder was man auch immer sich da reinzwängt, der kann schon ganz schön. Ja. Klingt nach einem guten Plan. Gut, dann können wir jetzt auch einen Knopf dran machen, oder? Genau, also einen Knopf dran machen, aber im Notfall offen lassen. Ja, also wenn der Pulli keinen Knopf hat, kann man ja einen dran machen, um ihn dann aufzulassen. Perfekt. Judy, dann euch einen schönen ersten Feiertag. Und wenn der Onkel Adolf mal wieder irgendwie am Tisch sitzt, schmeißt ihn einfach raus. Oder das Zeilenende gebt euch jetzt noch die schönsten Tipps, wie man mit Nazis am Weihnachtstisch umgeht. In diesem Sinne, frohes Fest, ho ho ho. Naja, also einfach prophylaktisch sich ein Baseballset wünschen und dann verhauen. Das ist nur noch die beste Option. Frohe Weihnachten.